Madame, ich bin verliebt. Ich schau sie an und weiß, Madame, ich bin verliebt. Die Liebe kam, Madame, ich weiß nicht wie. Ich hab, Madame, nur ein Programm, ich liebe Madame, nur ein Programm, ich liebe.